Kundgabe 4853. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.3.1950. Überhandnehmen der Sünde. Es wird die Sünde überhandnehmen und ohne Verantwortungsgefühl werden die Menschen dahinleben, in Lust und in der Sünde. Denn der Satan regiert die Welt und ihm sind die Menschen hörig. Und willig folgen sie seinen Einflüsterungen. Schwach und widerstandslos erliegen sie seinen Versuchungen. Sie erfüllen des Körpers Begierden und haben vor nichts Abscheu. Die Sünde lockt sie, und so versinken die Menschen in ihrem Sumpf. Es geht dem Ende entgegen. Wer auf das Gebaren der Menschen achtet, der weiß auch, welche Stunde geschlagen hat, dass die Erde reif ist für den Untergang und dass die Menschen ihren Erdenlebenszweck vergessen und also vor dem Abgrund stehen. Der Satan hat sie ganz in seiner Gewalt und sie leisten ihm keinen Widerstand mehr. Sie erkennen ihn an als ihren Herrn und tun, was er von ihnen verlangt. In der Sünde werden die Menschen ersticken. In der Sünde werden sie untergehen. Denn mitten im Lebensgenuss werden sie ihr Ende finden, wie es geschrieben steht. Und so rufe ich den Menschen zu. Ihr alle müsstet euch dereinst verantworten für euer Denken und Handeln und Reden. Ihr alle werdet gerichtet nach eurem Willen und euren Werken. Fallet nicht in die Sünde, haltet euch rein und verabscheuet das Böse, auf dass die Sünde nicht euer Verderben werde, auf dass sie euch nicht in den Abgrund ziehet. Stumpfet nicht den Mana in euch ab, höret auf die Stimme des Gewissens, die euch warnet vor jedem schlechten Gedanken und jeder schlechten Handlung. Achtet seiner Stimme und folget ihr. Setzet euch nicht leicht über die Sünde hinweg, sondern gedenket dessen, der euch einst richten wird, der gerecht ist und jede Sünde strafet, weil sie Sühne verlangt. Lasset euch nicht verlocken von den Reizen der Welt und erfüllet eurem Körper nicht jedes Verlangen, denn er verführt euch zur Sünde. Haltet euch rein und bedenket, dass ihr nicht vor meinen Augen bestehen könnet, so ihr in Sünde fallet und sie nicht verabscheuet. Machet euch frei vom Satan, der euch verführet, so ihr ihm keinen Widerstand leistet. Die Sünde hat große Macht über euch, und daher sollet ihr euch vor ihr hüten, denn ihr verschreibt euch dadurch meinem Gegner. Und ihr entfernet euch von mir, und das bedeutet für euch ewiges Verderben. Amen.